wenn es dunkel wird. Schau ich ins Licht, bitte mein Bleistift. Sitze zu Hause und ich, ihr seid trotzdem gegen mich und meine Art. Ihr seid trotzdem gegen mich und den ganzen Staat. Ihr seid ganz komische Gestalten, wollt mein Leben bestimmen, das will ich nicht. Und es knallt, wenn du was dagegen hast, sag es ins Gesicht. Du bist nicht ehrlich, nein, ich bin's nicht. Aber ihr schaut so komisch, schaut mich an, als wär ich von einem anderen Planeten. Na und was dann ist das? Ein Verbrechen, du hast gesessen, das interessiert mich nicht. Kannst du etwas anderes als Frechheit? Sag, kannst du etwas anderes als Trash schreiben? Nein, kannst du etwas anderes als so tief rhyme? Nein, du bist leider ein Hater, mach Stress, du bist neidisch auf mein Partner um mein Label. Oh nein, ihr habt uns nie gefolgt. Ihr habt uns unten gesehen, doch wir wollten was anders, das ist unser Leben, sonst knallt was. Oh nein, ihr habt uns nie gefolgt. Ihr habt uns unten gesehen, doch wir wollten was anders, das ist unser Leben, ein neuer Standard. Alter, willst du mich provozieren? Ist das ein leichtes Spiel wie Krokodil? Oder worüber redet jeder? Bitte pausend in den Ecken. Ist mir scheißegal, ihr könnt euch da ruhig weiter treffen. Doch ich mach nicht mit. Ihr seid einfach nicht wichtig. Ihr seid nicht einmal witzig, sondern ihr seid nur spießig. Nennt mich ein Streber, denn ich will was erreichen. In eurem Leben fehlt die Liebe und die Zeit. Wow.